herzlich willkommen zum Uncast Episode 204 heute. Yay! Die Neuen kommen. Ja. Und zu später Stunde heute, ich kann trotzdem noch einiges reinpacken, denn ein Thema ist besonders umfangreich, die Überraschung, die ich schon die Woche über angekündigt habe. Bei mir ist eine neue Hardware eingetroffen und die habe ich jetzt ausgiebig getestet und das möchte ich euch natürlich mitteilen. Jede Menge News gibt's auch und auch dort jede Menge neue Hardware haben die Firmen vorgestellt. Unglaublich, was da abgeht im Moment und auch die Gerüchteküche brodelt natürlich. Community gab's auch wieder ein paar Sachen und natürlich wie immer die App da. So, jetzt aber Leute, zu der Auflösung, was es denn für ein Tablet ist. Ihr werdet es nicht glauben, ja. Also ursprünglich habe ich ja gesagt, ich hole mir das Arcos Tablet, das Helium 80 4G. Aber ich trotz Rücksprache mit denen, es kommt einfach nicht, es kommt nicht. Jetzt hat Arcos noch vorher ein anderes Produkt groß promoted, dieses Xenon 6.4, glaube ich, ist das, mit einem 6,4 Zoll großen Display. Leider ist da sind da die technischen Daten bei weitem nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Und das heißt, dass das Tablet da noch eben aufs Warten lässt. Bisher gibt es noch keine Ankündigung, wann das genau jetzt erscheint. Schade, wird's also wieder nichts mit dem Arcos Tablet. Ein bisschen schade, aber ich habe über einen glücklichen Zufall, was von einem Tablet gehört, das ja sagenhafte Spezifikation hat im Vergleich zum Beispiel zum Arcos Tablet. Und das ist das Pipo T9 Talk. Pipo T9 Talk. Es ist ein 8,9 Zoll Tablet in einem 16:10 Format, ja, also für Filme besonders interessant, also so ein richtig schönes Widescreen-Teil. Und die technischen Daten haben mich hellhörig werden lassen. Ja. Und zwar hat das Ganze eben das 8,9 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920x1200 Bildpunkten. Das ist ein IPS PLS Display von Samsung. Ja, hammerhart. Und dieses PLS, da komme ich gleich noch dazu, das hat's wirklich in sich. Ja. Das hat auch eine 10 Touchpunkte kapazitives Display, natürlich, klar. Die CPU, eine MTK 6592 Cortex A7 Octa-Core Prozessor, das heißt 8 Kerne mit 1,7 GHz Taktung und eine GPU Mali 450 MP, was zu dem Prozessor auch passt und gut kompatibel ist, so dass auch die 8 Kerne da genutzt werden können. 2 GB Hauptspeicher, also Hauptram DDR3 und ja, als normaler Hauptspeicher eben, beziehungsweise eben als normales Storage 32 GB, was auch jede Menge ist. Das heißt, da konnte ich mir sogar vorerst mal die SD-Karte sparen. Micro-SD-Karten-Slot ist nämlich auch vorhanden, wo man zusätzlich nochmal 32 GB reinpacken kann, so dass man dann letztendlich 64 GB zur Verfügung hat. Nicht ganz erfreulich ist natürlich, dass noch Android 4.2.2 ausgeliefert wird damit. Aber da wurde schon versichert, dass bald auch ein Update auf KitKat erscheint, was auch logisch ist, wenn man mal überlegt, dass das Tablet erst im Mai offiziell in China auf den Markt kam. Genau. Dann als Kamera absolut Top-Spec für ein Tablet. 13 Megapixel Kamera, ja, auf der Rückseite 2 Megapixel Front-Facing-Kamera. Mit Autofokus und Blitzlicht. Ja. Flashlight ist mit drin. Auch das außergewöhnlich für ein Tablet. Die Kamera-App kann kurioserweise nur 8 Megapixel nutzen. Ich bin sicher, das wird sich noch ändern. Aber ich weiß auch, warum das offenbar so gemacht wird. Die App hat nämlich eine Zoom-Funktion und die ermöglicht dann bis zu, ja, sagen wir mal, der Auflösung von 13 Megapixeln, bis diese Auflösung erreicht ist, ein verlustfreies Zoomen des Bildes. Ja, habe ich auch noch nie gesehen vorher, aber ich bin auch überzeugt davon, dass es dann eben unter KitKat dann eben auch die volle 13 Megapixel Kamera ausgeschöpft wird und das mit dem Zoomen sich eh dann erledigt hat. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Gut, Wi-Fi ganz normal, BGN, klar. Dann eben besonders ebenfalls 3G ist eingebaut und für Telefonanrufe geeignet. Das heißt, eine Sprachtelefonie, und zwar kein Voice-over-IP, sondern eine richtige Sprachtelefonie, ist möglich. Der Dialer, alles ganz normal drauf. Und es ist also im Prinzip ein Telefon. Ja, ein Telefon, das man eben nutzen kann. Super genial. Bluetooth 4.0, da komme ich auch gleich nochmal dazu. GPS-Receiver ist natürlich, was heißt, so natürlich ist das bei Tablets ja auch nicht, aber ist da drin eingebaut. Zusätzlich sogar noch was anderes, ein E-Compass, komme ich auch nochmal dazu. Dann die typischen Sensoren, G-Sensor, Gyroskop, Lichtsensor, alles drin. Ja, dann Verarbeitung, also das heißt, das Gehäuse, ihr werdet es nicht glauben. Plastik, ja, Plastik ist dran, aber die Rückseite ist Metall. Leute, zum Großteil ist das Teil aus Metall. Wer hätte denn das gedacht für ein Tablet aus China-Produktion, das recht günstig ist, ja, ziemlich günstig sogar. Das Ganze kostet nämlich nur 249 Euro in etwa. Ja, hab's auch schon vor 247 gesehen, aber es sind nur ein paar Euro. In den USA wird sogar für 239 Dollar verkauft. Ja, man weiß, vielleicht wird's also noch mal billiger. Und das, dafür ist es schon ziemlich gut verarbeitet. Auch für weitaus höhere Preise ist es ziemlich gut verarbeitet. Das Metall, gut, ich bin eigentlich nicht so der große Fan, wo jetzt sagt, ja, Metall muss sein. Ja, also für mich fühlt sich auch Plastik manchmal wertig an, aber das hier, ja, wenn, kann man echt nichts sagen. Ne? Fühlt sich richtig gut an, liegt gut in der Hand. Benchmarks, ja, die sind auch ziemlich gut. Es liegt auch sehr gut in den Augen. Ja? Ich habe fast 28.000 Punkte bekommen beim AnTuTu Benchmark. 27.962, um genau zu sein. Damit ist es zwar etwas unter der unter dem, was auf der Seite zu lesen ist. Da wurde nämlich propagiert mit 30.000 AnTuTu Benchmark. Das konnte ich jetzt noch nicht erreichen. Ja, aber diese fast 28.000 ist sehr, sehr bemerkenswert für ein Gerät dieser Art und mehr als genug. Damit liegt es über dem Galaxy S4, ja, und in etwa gleich auf mit dem Redmi Note. Und damit kann man absolut zufrieden sein. Ja, ganz, ganz für ein Tablet ganz, ganz oben. Wahnsinn. Dann bei RealP habe ich auch mal probiert, RealP Benchmark, ja, 21,73 Sekunden für 1 Million Ziffern. Zum Vergleich dazu beim Galaxy Tab P1000 sind es 108 Sekunden, ja, 108,41 Sekunden für 1 Million Zahlen. Ey, ja, also ich glaube, das ist dann, ja, okay. Real-Life-Performance war ich auch sehr überrascht. Also das Benchmark ist ja eines, ja, aber dann in der Praxis muss ich das natürlich bewähren. Und da haue ich natürlich gleich wieder die Spiele drauf, ja, die eben sehr stark den Prozessor und die Grafikkarte beanspruchen. Beispielsweise ist es Asphalt 8. Und was soll ich sagen? Läuft ohne ein Slowdown, ja, absolut flüssig, auch in der höchstmöglichen Einstellung, kann man überhaupt nichts sagen dazu. Da merkt man schon die 8 Kerne, die eben dafür sorgen, auch wenn die Apps selbst diese 8 Kerne natürlich nicht voll ausnutzen, da gibt es meines Wissens noch keine App dafür, die das ausnutzt. Aber die Hintergrundtasks, die haben offenbar wenig Einfluss auf das momentan laufende Programm und das macht sich sehr deutlich bemerkbar. Ein großes Problem ist zum Beispiel immer auf den meisten Geräten, selbst wenn das Spiel flüssig läuft, auf einmal haut irgendein Task im Hintergrund zu, zum Beispiel was ist, Kmail versucht gerade die Mails zu pollen, ja, oder Google Plus holt sich gerade eine neue Notification und dann ruckelt es in dem Moment, stockt gerade und das ist eben hier überhaupt gar nicht zu merken. Ja. Und das sogar noch eben mit dem Android 4.2.2 nicht auszumalen, was das mit KitKat gibt, weil das KitKat ja noch deutlich optimiert ist im Vergleich dazu. Und da kann man also durchaus noch in rosige Zukunft schauen. Ja. Ja, auch für mich sehr, sehr schön. Die UI ist im Prinzip Stock Android. Ja, es wurden nur wenige Änderungen gemacht in zum Beispiel in der Kamera-App, ja, da wurden einige Funktionen hinzugefügt. Der Launcher ist zwar kein Stock-Android-Launcher, sieht aber genauso aus. Da wurden ein paar Sachen eben angepasst für das Tablet. Also UI-mäßig ist es auf jeden Fall Stock-Android. Ansonsten nur wenige Apps, die angepasst sind mit speziellen Funktionen. Settings, in den Settings wurden ein paar Optionen offenbar hinzugefügt. Und das Gerät kommt auch ja, relativ bloatwarefrei. Es sind nur vier Programme vorinstalliert, die kann man aber deinstallieren. Und damit ist also Bloatware hier hat hier keine Chance. Ja, super. Der Akku, ja, da muss ich sagen, der hat mich umgehauen. Der hat mich umgehauen. 7300 mAh Akku, und das hört sich nicht nur viel an, das scheint auch ziemlich viel zu sein, denn das gibt einem genug Power für tagelanges Benutzen. Kein Witz. Also das ist mir wirklich noch nie passiert, dass ich hier so lange an einem Gerät von Smartphone oder Tablet rumgewurstelt habe und Schwierigkeiten hatte, den Akku leer zu bekommen. Also ich habe 2 Tage und da quasi für mindestens 12 Stunden Dauerbenutzung, ja, hier geschafft. Also dass der 2 Tage hält. Ja. Angegeben hat der Hersteller 10 Stunden Dauerbenutzung, ja, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Das kann nicht sein. Ja. Keine Ahnung, was da los war. Vielleicht habe ich es auch einfach nur zu, ja, ich weiß nicht, vielleicht den Bildschirm nicht hell genug gemacht oder so. Ich habe das auf Automatik stehen. Übrigens auch das erste Mal. Aus Stromspargründen habe ich normalerweise immer meine ganzen Geräte auf eine ganz kleine Stufe gestellt. Aber ich habe gedacht, ich mache das mal jetzt, um den Akku zu testen. Und also, ich habe so viel Spielraum bei dem Akku und du brauchst hier nicht die Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, dass das Display schlecht zu lesen ist im Licht. Ja. Ja, und nach der zweiten Ladung hatte ich wirklich Schwierigkeiten, am zweiten Tag das Gerät noch auf die 49% zu bekommen. Ich wollte es eigentlich leer machen, weil ich es nächsten Tag für längere Zeit draußen gebraucht habe und ich natürlich davon ausgegangen bin, wie beim normalen Smartphone, ja, wie beim Nexus 4 beispielsweise, wenn das 50% anzeigt, dann heißt es, dass es noch 3, 4 Stunden Caching durchhält und dann war es das maximal, ja. Und dann kann ich aufladen und das wäre viel zu wenig gewesen. Während ich dann hier den nächsten Tag, ich wollte es nicht zwischenladen, weil es ja ein neuer Akku ist, da soll man ja mindestens 3-mal entladen, ja, ich mache sogar 5-mal, bevor man wieder neu auflädt. Also habe ich halt einen sauren Apfel gebissen, habe das so mitgenommen, ja. Und am Abend, ich habe dann extra zwar noch ein bisschen gespart, ja, aber hätte ich nicht machen müssen. Am Abend waren es nur 38%. Ich konnte wieder nicht laden. Ja. Nächsten Tag, also quasi am vierten Tag, habe ich es dann geladen. Ja. Gegen Mittag. Ist ja der Hammer, oder? Das ist unfassbar. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber das ist sehr gut, gefällt mir. Wird sicherlich nicht immer so sein, ja. Wenn man zum Beispiel sich da Videos anschaut, dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass man die 10 Stunden wiederherstellt, das sagt 10, 11 Stunden, dann auch wirklich nur erreicht, ja. Aber so bei normaler Benutzung kriegt man 2 Tage locker mit dem Teil rum und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Ja. Irre. Alle Dienste natürlich angeschaltet, klar. So. Dann, ja, Kamera habe ich ja schon gesagt. 13-Megapixel-Kamera ist einfach der Hammer für ein Tablet. Die Qualität ist okay. Ja, natürlich darf man nicht zu viel erwarten. Die Linse selbst hat so ein Zoom mit drin. Das ist kein Weitwinkelobjektiv, ja, sondern das zoomt schon ein bisschen näher ran als normale Handy-Objektive für nahe Porträtaufnahmen beispielsweise. Können sich das als manchmal störend erweisen, ja, vor allem die Front-Facing-Kamera, die komischerweise die gleiche Optik drin hat, da muss man das Tablet schon ein bisschen weghalten, damit das Gesicht auch ganz drauf ist, ne? Aber für Sachen, die etwas weiter entfernt sind, ist das natürlich ein Segen, weil man das dann deutlich besser erkennen kann, ja, sehr schön. Zusätzlich kann man eben mit dem Pinch & Zoom noch das Bild vergrößern, reinzoomen. Wie gesagt, bis zu der Auflösung 13 Megapixel kann man das verlustfrei reinzoomen. Ich habe auch im Artikel, den ich verlinkt habe, habe ich hier unten auch mal so ein Bild gemacht hier, sogar mit schlechter Lichtausbeute. Und kann man mal sehen, dass es hier im Prinzip nicht verpixelt, obwohl man eben reinzoomt, weil die Kamera also ohne Zoom gar nicht an die Leistung, an die vollen Megapixelzahl, die Kamera kann, eben rankommt. Also die Kameras sind okay, für ein Tablet ausgezeichnet. Ansonsten gilt halt wie das für jede Kamera gilt momentan. Eine günstige Kompaktkamera ist natürlich besser, deswegen war das für mich sowieso kein Thema. Aber trotzdem gut, dass man weiß, man hat's. Ja, das Display ist äußerst klar und scharf. 254 Pixel pro Inch ist zwar jetzt ist sehr gut, aber natürlich nicht das, was man so in einer 4K-Auflösung versteht. Aber ich muss sagen, dieser Samsung PLS-Screen, der hat es wirklich in sich, der ist wirklich scharf. Und sieht richtig gut aus. Die Lesbarkeit im Freien ist auch in Ordnung. Also das könnte man nicht vermuten bei dem Preis. Absolut nicht. Also wir reden hier wirklich von Regionen, wo ich mehrmals mit dem Kopf geschüttelt habe und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich bin vielleicht auch mit wenig Erwartung rangegangen, ja, weil für 249 Euro ein China-Tablet, Pipo, habe ich noch nie zuvor gehört. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, dann können wir hoffen, dass es vom Display und so von der Verarbeitung her besser ist als die 0815 Discounter-Tablets, die da so rumschwirren. Ja. Und dann kam so ein Teil an, relativ dünn, 8,9 89 mm dünn. Ja, schön verarbeitet mit Metallrückseite komplett und eben diesem fantastischen Display, muss man schon sagen. Also für den Preis ist es wirklich fantastisch. Und das spielt hier wirklich in Regionen mit, wo man die großen Marken, die weit über 400 Euro kosten, durchaus mal mit vergleichen kann. Ja. Und wow, das ist wirklich was sehr überraschend für mich. Ja. Ja, es gibt auch keine Aussetzer beim Display, das heißt, also irgendwie zum Beispiel Punkte oder wenn man mehrere Finger drauf hat, dass man an Fingern nicht erkannt wird, sondern es geht durchgehend super gut die Erkennung. Und da geht auch, ja, da kann man auch nichts sagen. Ich habe sogar probiert, das ist sehr empfindlich. Ich habe ein Blatt Papier drüber gelegt und konnte das Display ganz normal bedienen durch das Papier hindurch. Geht also auch. Ist also lang nicht an der Grenze, was ja viele bei der Sensorik da an den Displays sind, wenn es ein Billig-Display ist. Ja. Also gut, Samsung-Display, das merkt man auch, von der Qualität her. Das kann er mithalten. Ja, die Telefonnutzung, gut, ist so, wie man das vom normalen Telefon gewohnt ist. Ja, man kann entweder freisprechen über das eingebaute Mikrofon einen Lautsprecher, oder man schließt natürlich hier in dem Fall am besten ein Headset an, und damit kann man dann ganz ordentlich telefonieren. Die Soundqualität ist gut. Und wenn man da das Dialpad aufruft, ja, die Wähltastatur, dann kann man eben, ja, hat man ein Riesenphone. Ja, das ist also ganz normal. Ja, GPS, E-Compass und Sensoren habe ich ja schon angesprochen. Interessant für die Geocacher, ja. Das GPS ist wirklich sowas von genau. Also ich habe am Fenster gestanden, am Fenster, vor mir noch ein hohes Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie das Teil es überhaupt gemacht hat. Ja. Dann hat er gleich innerhalb von wenigen Sekunden ein paar Satelliten gefunden, und bereits nach einer Minute hatte ich 4 Meter Genauigkeit. 4 Meter Genauigkeit. An der Stelle kriegt mein Outdoor-Navi gerade mal 4 bis 5 Meter Genauigkeit. Und das ist speziell eben fürs Geocachen und unter widrigen Bedingungen ausgelegt. Also ich kann es mir nur so erklären, dass das Empfangsteil in diesem Tablet mehr Platz hat als in normalen Handys und deswegen auch weniger von anderen Komponenten gestört wird. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie eine so hohe Genauigkeit hier gemacht werden kann. Zum Vergleich, an derselben Stelle habe ich mit dem P1000 Galaxy Tab 20 Meter Genauigkeit maximal bekommen, und das spricht eigentlich auch wieder Bände. Das ist Magie. Ja? Ich verstehe das gar nicht. Aber selbst wenn mal das GPS ausfällt, weil eben zum Beispiel extrem schlechtes Wetter ist oder man zum Beispiel irgendwo im Tunnel oder ähnliches ist, ja, dann hat man den E-Kompass noch, der auch für ein Tablet absolut ungewöhnlich ist, da eben mit sowas nicht gerechnet wird. Ja. Das heißt also, auch wenn das GPS ausfällt, kann man da noch eine Peilung bekommen für die Richtung eben durch den eingebauten Kompass. Ja. Wahnsinn. Also zusammen mit CGEO beispielsweise und GCC ist es für die Geocacher natürlich eine Offenbarung. Ihr müsst es mal sehen, das CGEO, wenn ihr hier so eine Liste von 20, 30 Caches auf einmal auf dem Display sieht, ja, und das sogar noch lesen könnt, das ist der absolute Hammer. Irre. Und müsst aber auf eins aufpassen, das ist eine Schwierigkeit, so schön das auch ist, für draußen dann zu benutzen, ja, und zu navigieren. Aufpassen, das Ding ist in keiner Weise geschützt gegen Wasser. Ja, also nicht im Regen benutzen, sonst war's das. Ja, also da ist nichts wie jetzt zum Beispiel ein Tablet Set von Sony oder sowas, irgendwie so water resistant oder so, das könnt ihr vergessen. Ein Tropfen auf die falsche Stelle, ja, an die Anschlüsse, und das war's dann mit dem Ding. Ja, so muss man auch das so sagen. Ja. Okay, alle anderen Sensoren habe ich ja schon gesagt. Ja, wie gesagt, es hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ein paar kleine Kuriositäten und Kritikpunkte gibt's natürlich auch hier. Ich wäre ein Trio, wenn ich nicht irgendwas zum Kritisieren finden würde. Ja, das kann ja gar nicht sein. Ne? Und zwar, also etwas, wo zweigeteilt ist, es gibt hier einen Stromanschluss. Ja, dieser kleine, runde, lange Stecker, den ihr von einigen Geräten kennt, mit einem 5-Volt-Netzteil. Ja, und dieser Stecker passt da rein. Ja, und damit wird das Gerät normalerweise aufgeladen. Ja, also nichts mit Micro-USB-Anschluss. Ja, und da kommt einem schon mal erstes Grübeln. Ja. Es ist ein Micro-USB-Anschluss vorhanden. Ja, bei dem kann man auch laden, ja? Aber warum dieser Ladeanschluss außen, kommen wir auch gleich nochmal dazu, was ich damit meine, und der Micro-USB-Anschluss innen, hätte man doch können beides zusammenlassen, aber wenn man jetzt genauer drüber nachdenkt, ja, kommt man dann zu einem Schluss, dass mit einer 7300 Milliampere Batterie, also Akku, ja, da hat man ein Problem. Das Netzteil liefert 2,5 Ampere Ladestrom. Eine normale USB-Schnittstelle, sofern es nicht gerade USB 3.0 ist, hat 1 Ampere. Damit ist der Anschluss zu schwach, ja, für das Gerät nennenswert zu laden. Ja, das selbes Problem gibt's auch beim Galaxy P1000, bei dem man, wenn das Gerät eingeschaltet ist und man das an eine USB-Schnittstelle von einem Rechner hängt, ja, dass dann quasi nur die Ladung gehalten wird, aber so gut wie nicht aufgeladen wird. Ja. Und das geht auch nicht in den Lademodus dann rein. Das kann man auch probieren, wenn man zum Beispiel dann eben das Tablet eben anschließt und dann geht es nicht in den normalen Lademodus, sondern eben in den Bereitschaftshaltemodus. Ja, und das ist eben da, kommt daher, weil die Stärke von einem USB-Anschluss gar nicht ausreicht, um das Tablet richtig zu laden. Das kann man zwar hier mit dem, wie gesagt, auch machen, aber damit man es richtig laden kann und aber auch gleichzeitig an PC anschließen kann, haben offenbar die gedacht, einen zusätzlichen Stromanschluss zu nehmen. Man kann nämlich hier einen Stromanschluss dran machen, USB an den Rechner verbinden und dann wird das Teil richtig geladen, richtig schnell geladen und zusätzlich kann man es eben am PC betreiben, für Daten zum Beispiel zu übertragen. So ist das, ja. Es ist aber trotzdem noch manchmal, ja, gibt ihm das ein bisschen Kratzen, naja, am Kopf, ne? Aber gut, es ist jetzt nicht so schlimm, es ist ja nur ein zusätzlicher Anschluss. Wer will, kann das Ganze vergessen und einfach immer an den USB-Anschluss machen, einen Micro-USB-Anschluss. Aber, und das ist ein wirklicher Kopfkratzer für mich, ja, der Micro-USB-Anschluss ist hinter einer Klappe. Eine Plastikklappe. Und diese Plastikklappe muss man abnehmen. Darunter verbirgt sich dann der Einschub für die Micro-SD-Karte und für die SIM-Karte. Übrigens eine Micro-SIM-Karte. Und das heißt, wenn man also den USB-Anschluss anschließen möchte an den Computer, muss man diese Klappe jedes Mal abmachen. Also ich prophezei mal, dass diese Klappe dann irgendwann verloren geht. Ja. Also mir ist das zu viel Stress, ich mache das dann doch lieber übers LAN, ja. Ja, übers Wireless LAN natürlich. Und nicht über die USB-Schnittstelle, ja. Das ist zwar nicht ganz so toll, weil ich schicke normalerweise meine Daten nicht gern so übers WLAN rüber, aber das ist mir dann doch zu viel Stress, hier jedes Mal diese Klappe aufzumachen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Klappe dann noch ein paar hundert Mal abmachen, ist die ausgeleiert und dann fällt die ab. Ja, so sieht's aus. Nächster kleine Kritikpunkt ist das Audio-Modul. Die Audioqualität ist hier absolut nicht okay. Ja, also wenn man so normal telefoniert, geht's ja wunderbar. Das ist kein Problem mit einem geeigneten Headset. Aber die Soundausgabe, zum Beispiel, wenn man jetzt darüber Musik hört, ja, da gibt's ganz schöne digitale Artefakte, ja, und die hört man auch richtig. Also wenn man da zum Beispiel schnelle Musik hört mit sehr hohen Frequenzen, dann gibt es ein wirkliches Digitalgebrabbel, ja, dann hört man wirklich die Artefakte richtig schlimm raus. Ja. Des Weiteren lassen sich Headsets, ich habe nicht so korrekt ansprechen, ja. Also ich habe nur ein einziges Headset gefunden, und zwar ein Original Sony Headset für das Xperia Neo V. Das funktioniert richtig. Da funktioniert der Knopf für die Gesprächsannahme und für den Audioplayer zu starten und zu stoppen, ja. Mein schönes Marleys Headset, also House of Marley Headset, ja, das Jamaika in ihr, das funktioniert leider nicht. Ja, also die Soundqualität ist unterirdisch, weil offenbar hier der Widerstand falsch ist, ja, die Impedanz ist da falsch. Das merke ich daher, wenn ich nämlich auf den Knopf drücke, der übrigens keine Funktion hat, ja, also weder für Gespräche annehmen noch für Musik zu stoppen oder zu starten, dann wird es laut und hört sich so an, wie es eigentlich sein soll. nämlich den Finger runter, wird es wieder so leise und noch kriseliger als vorher. Und dann ist das eben nicht kompatibel, ganz klar. Mit Kopfhörern hatte ich jetzt keine Probleme, da habe ich sogar einen großen Kopfhörer von Philips angeschlossen, der hört sich gut an, also relativ gut, ja. Aber da muss noch was gemacht werden. Also die Ansteuerung für die Headsets, Headphones und die Soundausgabe an sich muss auf jeden Fall noch verbessert werden. Dasselbe gilt auch für das Bluetooth-Audio und Headset. Also ich habe es mit dem Auto-Bluetooth verbunden und die Freisprecherrichtung funktioniert einwandfrei. Ja. Hat sehr starke Aussetzer, genau wie die Musikübertragung permanente Aussetzer hat. Damit ist das Bluetooth-Audio und Gesprächsübertragung momentan nicht benutzbar, ganz klar. Also das kann man so nicht benutzen. Ja. Aber ich bin zuversichtlich, dass das mit dem Update behoben wird, sobald das KitKat kommt. Da sind ja auch ganz andere Bluetooth-Treiber drin und so weiter. Und auch das Sound-Device wird anders angesprochen. Das ist definitiv ein Software-Problem. Das hört man auch. Und das kann also auch gefixt werden. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch passiert. Ich habe übrigens, es gibt schon ein neues Update. Das habe ich aber noch nicht installiert, weil es immer noch 4.2.2 ist. Möglicherweise ist es da schon behoben. Aber ich warte einfach, bis das 4.4 Update kommt. Und dann mache ich das drauf. Updates übrigens auch hier kann man auf verschiedenste Weise machen. Over the Air gibt's eine Funktion und man kann die Dateien runterladen, einfach umbenennen, dann das Tablet neu starten und schon wird das Update gemacht. Oder über Wireless direkt in den Systemeinstellungen ein Update starten, wo dann auf dem Server geschaut wird, was liegt bereit und dann eben starten mit dem Update. Das ist schon gut, okay. Also es gibt insgesamt vier Möglichkeiten, wie man das Tablet updaten kann. Gut, insgesamt ist das absolut zufriedenstellendes Teil. Die Akkulaufzeit ist traumhaft, ja, die Leistung ist ausgezeichnet. Die kleinen Details also die kleinen Fehler, die kann man eigentlich noch relativ gut verschmerzen, zumal, wie gesagt, das meiste durch ein Software-Update behoben werden kann. Das Einzige mit dieser USB-Schnittstelle hinter der Klappe, das verstehe ich nicht ganz. Aber ansonsten gibt's nichts zu mäkeln daran. Die Details ansonsten sind sehr, sehr schön, wo ich mir auch denke, Mensch, da haben die sich mal wirklich was gedacht und zu dem Preis ist es wirklich unvorstellbar. Ja. Mir gefällt's ganz gut. Mir gefällt's super. Ja. Und dass dieser Metallrücken da hinten dran ist, das ist wirklich äußerst ungewöhnlich. Da hört man ja immer wieder nur, damit die Firmen nur 5 Euro sparen oder so, machen sie da Plastik drauf. Das scheint also wirklich was zu sein. Und wie die das machen, ich weiß es nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die das Teil hinkriegen zu dem Preis, wie die das verkaufen können. Ja, man weiß ja, die Arbeitsbedingungen in China sind nicht gerade die besten. Aber alle anderen Handys kommen größtenteils auch aus solchen Produktionen, ja, entweder aus China, Foxconn ist nur einen zu nennen, oder andere Firmen in China, selbst koreanische Firmen wie Samsung lassen oft Teile in China noch fertigen, damit die Preise gedrückt werden können. Und auch in diesen Ländern ist das nicht unbedingt so genial. Also in Korea machen die Mitarbeiter auch keine Freudensprünge bei den Billiganbietern, ja, oder auch bei den etwas teureren Anbietern, denn ich habe ja schon mal gesagt, ne, also billig heißt nicht unbedingt oder teuer heißt nicht unbedingt, dass die Mitarbeiter fair behandelt werden. Ja, ganz im Gegenteil, die werden meistens genauso ausgebeutet, nur dass die Firma mehr Profit macht. Ja. Die Diskussion hat man ja auch beim OnePlus One Telefon, das ja auch extrem guter Preis hat für eine unglaubliche Leistung, und man fragt sich halt, wie so etwas überhaupt möglich ist. Ja? Und bei dem Tablet frage ich mich da auch, das ist schon fast gruselig. Ja? Ich kann es nicht verstehen. Also Arcos müsste eigentlich dann das Helium 80 4G, da ist eigentlich das einzige Merkmal, das einzige Highlight daran ist das 4G. Alle anderen technischen Daten sind so weit von dem Pipo T9 entfernt, dass die eigentlich einen Preis von 149 Euro nicht übersteigen dürften. Ja, ganz klar. Gut, ich hab hier nochmal, wie gesagt, einen Artikel gemacht, wo ich das alles nochmal beschrieben habe. In Englisch allerdings habe auch etliche Fotos davon reingemacht, auch Aufnahmen von der Kamera, anhand zum Beispiel von der Himmelsaufnahme könnt ihr es mal sehen, wobei muss auch sagen, die Himmelsaufnahme, die wurde auch schon gecrappt, also ist nicht volle Qualität, ja, die wurde sogar schon mal verschlechtert, ja. Volle Qualität seht ihr dann bei den Bildern, wo ich hier zum Beispiel ein normales und gezoomt habe und aus dem so eine Wohnung fotografiert habe, ja. Wenn ihr die mal anschaut, dann könnt ihr das abschätzen, was ich damit meine. An diesen Qualitätsstufen, ja. Also ich meine, haut einem nicht um, aber es ist auf jeden Fall besser als so manches andere Gerät. Gut. Dann, was gibt's sonst noch? Gibt's sonst noch was dazu zu sagen zu dem Tablet? Nein, eigentlich nicht. Ja. Außer wenn ihr ein günstiges Tablet sucht mit exzellenten Leistungsdaten, ja, dann könnt ihr das mal ins Auge fassen. Für den Preis, wie gesagt, ist es schon eine super Sache. Gut, dann komme ich jetzt mal zu den News. Acer, die haben jetzt mit einer neuen Extend-App, ja, eine Brücke geschlagen zum PC. Ganz faszinierend ist es. Und zwar ist das wie ein kleiner, ja, man kann schon fast sagen, wie ein kleiner Emulator. Ja. Man sieht jedenfalls das Bild, den Screen vom Handy auf dem Computer. Und man kann dann zum Beispiel Dateien auf dem Computer einfach in das Bild reinziehen, in dieses Window reinziehen und dann werden die Daten übertragen ans Handy. Das ist eigentlich eine faszinierende Geschichte. Einfacher geht's gar nicht mehr. Und da bin ich auch wirklich mal erpicht drauf, es auszuprobieren. Ich hoffe, dass das auch mal von anderen Anbietern gemacht wird. So sollte eigentlich eine Anbindung aussehen an dem PC. Ja. Und diese Extend-Anwendung ist allerdings speziell für das Acer natürlich ausgelegt, braucht auch meines Wissens nach ein Gegenstück natürlich auf dem Android-Gerät, aber machbar ist sowas natürlich schon, auch bei anderen Geräten. Bin sicher, im Play Store gibt es da die ein oder andere Lösung dazu. Nur, dass das eben hier schon integriert ist und dass sich Acer mit dieser Extend-App da so viel Mühe gegeben hat, ist wirklich fantastisch und sollte ein Vorbild sein für andere Anbieter, denke ich mal. Die Samsung Galaxy Tab S 8.4 Info, die hat sich jetzt so langsam aber sicher verbreitet, ja. Und wurde im Prinzip auch noch durch ein paar geleakte Bilder, offiziell allerdings, untermauert. Und auch dieses Tablet ist ziemlich gut, ja, hat ein 8,4 Zoll AMOLED-Display, 2560 x 1600 Bildpunkte Auflösung. Ihr merkt, da kommt ihr also in sehr weite Gefilde, in sehr hohe Gefilde rein, ja. Das wird auch schon mit Android 4.4.2 ausgeliefert. 3 GB Speicher und ein 8-Core, Octa-Core Prozessor, ja, mit 1,9 GHz. Jawohl. Also ihr merkt, ne, das Gerät, das ist natürlich von den Leistungsdaten her faszinierend, aber so werden auch die Preise wahrscheinlich sein. Wobei man davon ausgehen kann, dass das Galaxy Tab S 8.4 nicht die Welt kostet. Ja, also es wird wohl nicht jetzt also Vermögen kosten, sondern man darf da gespannt sein. Das wird sicherlich noch erschwinglich sein. Und man sieht, Samsung hält da Schritt mit der drohenden Konkurrenz aus dem Smartphone-Bereich mit den Phablets. Ja. Die 8,4 Zoll AMOLED-Display mit so einer hohen Auflösung, das wird, da wird einigen die Kinnlade runterfallen, da bin ich mir ganz sicher. Also Samsung bleibt da auf jeden Fall am Ball, das ist auch ganz gut, müssen sie auch. Ja. Ich hoffe, sie bleiben auch mit Android am Ball, da komme ich aber auch noch dazu. Ne? 465 Gramm sollte es übrigens wiegen, damit ist es nicht ganz so leicht. Ja. Und 6,6 mm dünn, das ist natürlich sehr schön. Ja. Und muss sagen, also wenn das mit einem vernünftigen Preis auf den Markt kommt, wird das auch ein riesen Erfolg werden, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Neues Design übrigens von der Dialer-App, ja, in Android 4.4.3. Genau, denn das ist auch die Woche erschienen, jedenfalls auf meinem Nexus 4 ist es eingetroffen und ja, gibt keine jetzt massiven Änderungen, darf man also nicht erwarten, war ja aber auch klar, schon die Versionsnummer hat das gezeigt, ja. Bugfixes wurden gemacht, danke Google, das ist immer sehr wichtig, dass das System auch eben gewartet wird und solche Updates sind mir lieber als keine Updates, ja. Das Design in der Dialer-App allerdings hat sich ein bisschen verändert. Das sieht man auch wieder hier, diese Veränderung hin zu diesem Design, was man jetzt auch bei der neuen Google Plus App hat, ja. Und also es scheint wirklich da mittelfristig vom Design her wieder komplett weg von dem Hamburger Menü zu gehen. Kann es nicht verstehen, nachdem so drastisch hier propagiert wurde, ja. Aber ansonsten wurde die Dialer-App auch jetzt mal ein bisschen heller, ist jetzt so richtig weiß mit einem hellen Blau-Pastellton, ich hoffe, den kann man ändern. und damit wird eben hier klar, wo es hingeht. Also ich würde sagen, die auf der Google I.O. werden wir sehen, ziemlich helle Designs, weg von dem dunklen, schwarzen Design. Und tja, gut. Ansonsten 4.4.3, ja, was soll man sagen? Ja. Bugfixes. Ja, hab schon gesagt, Bugfixes. Mehr fällt mir eigentlich dazu nicht ein. Ja. Das HTC One E8 hat Plastik als Rückseite, ja. Und ist es gut? Ist es schlecht? Ist es gut. Jedenfalls gut, wenn man das sieht, dass dann das wahrscheinlich vom Preis her günstiger wird, ja. Und statt der 4 Megapixel Ultrapixel Kamera, ja, jetzt eine richtige 13 Megapixel Kamera drin hat, ja. Es tut mir leid, ich weiß, es gibt starke Verfechter, vor allem jetzt mit diesen Dualkameras, die hat durchaus seinen Reiz, das finde ich ganz gut, aber es gibt ganz klare Defizite, wenn man ein Bild macht, ist eben nicht so viel Information in diesem Bild enthalten wie beim 13 Megapixel Bild, ja. Das sieht man spätestens dann, wenn man mal das Bild auf 100% zoomt oder sogar über die 100% zoomt und versucht dann noch irgendwas zu erkennen auf dem Bildschirm, dann gibt's bei den 4 Ultrapixel-Kameras, ja, einfach nur noch ein Digitalgebrabbel, ja, während dann bei einer 13-Megapixel-Kamera tatsächlich noch was zu erkennen ist. Ist nun mal so. Ja. Aber so soll das dann auf den Markt kommen. Plastik und 13-Megapixel-Kamera, 5 Zoll, 145 Gramm Gewicht. Sense 6 bleibt natürlich drin, klar, 16 GB Speicher soll das haben, 10,6 GB sind verfügbar davon, und die MicroSD-Karte kann man einbauen mit 128 GB. Jawohl, ihr habt richtig gehört, eine Micro-USB Micro-SD-Karte, Mensch. Micro-SD-Karte mit 128 GB. Ja. Nicht schlecht. 2 GB Hauptspeicher natürlich auch zu erwarten hier drin. LTE hat es mit drin und dürfte dann eben sehr, sehr interessant sein. Ansonsten ist es so ziemlich gleich. Ja, die Frontkamera mit 5 Megapixel dürfte auch noch erwähnt werden. Sehr schön. Und ja, also das hört sich an nach einem guten Gerät. Leider ist momentan nur in China angekündigt, aber andere Regionen werden demnächst bekannt gegeben. Ja. Und ich hoffe, dass das Teil auch zu uns kommt, denn wenn das noch ein bisschen günstiger ist als das M8 und eben mit der 13-Megapixel-Kamera, dann wird es auch noch deutlich mehr Absatz finden, denke ich mal. Und das kann HTC gut gebrauchen. Ich würde jedenfalls das E8 dem M8 sogar vorziehen. Ja, ganz klar. Wie gesagt, Metall ist bei mir kein Muss. Es ist zwar nicht schlecht, ja, fühlt sich halt gut an, aber ehrlich gesagt, ich halte das Handy, wenn ich das in der Hand halte, dann interessiert mich eigentlich die Rückseite wesentlich, wesentlich weniger als jetzt ist zum Beispiel das Display. Das sollte gut sein. Und das ist es ja bei beiden. Es gibt Spekulationen über oder um ein neues Android-Logo. Ja, ihr kennt ja das schöne futuristische, den schönen futuristischen Zeichensatz von Android, von diesem Android-Schriftzug. Offenbar soll der durch so einen Spießer-Zeichensatz ersetzt werden. Oh Mann, nicht schon wieder. Oh. Na gut, ist mir eigentlich egal, das Logo. Ja, wenn es halt so spießig sein muss, na bitte sehr, dann soll es so spießig sein. Aber trotzdem hoffe ich, dass sich das nicht bewahrheitet. Sieht aber ganz so aus. Man hat es in der Boot-Sequenz schon gesehen für die LG G-Watch. Und es wurde eigentlich auch erwartet, dass es ein neues Logo geben wird. Und naja, ich wollte es mal sagen, dass man sagen kann, ja, ich hab's beim Uncast gehört, das neue Logo. Also ich weiß nicht, das ist, ob das jetzt wirklich jetzt sehr wichtig ist. Aber vielleicht bin mir sogar sicher, wir hören darüber auf der Google I.O. 2014 noch einiges drüber, denn da ist ja das Motto Design. Und ich hoffe, dass es aber auch noch wichtigere Sachen gibt als das Aussehen. Vielleicht noch ein paar Hardware-Sachen. Ja. Da komme ich auch nochmal zu. Ja, der neue Play Store hat eine bessere Rechteerklärung. Bei wem ist schon aufgefallen? Es gibt einen neuen App Store. Play Store, Entschuldigung. Und dort ist jetzt das, zumindest wenn man es eingestehen hat, dort sind jetzt die Rechte wesentlich besser erklärt. Ja. Bisher war es ja immer sehr verwirrend, wenn da gestanden hat, ja, die App hat Zugriff auf zum Beispiel alle Telefonkontakte. So mag das zum Beispiel sein, ja, aber man hat halt Schwierigkeiten gehabt, wenn zum Beispiel eine App eine Share-Funktion anbietet, dann muss diese App eben Zugriff haben, ja, auf die Kontakt-App beispielsweise. Und ja, da sind halt sehr viele Leute verunsichert worden. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, dass es jetzt ein bisschen vereinfacht wurde, ja, so dass man zuerst mal keinen Schreck kriegt. Man kann auch weiter genau gucken, ja, aber zuerst mal werden so die offensichtlichen Sachen besser erklärt dargestellt. Ja, die Details werden erstmal weggelassen. Finde ich gar nicht mal schlecht für normale Benutzer. Denn ich habe das schon zu oft erlebt, dass Leute einfach dann nicht nachvollziehen können, warum jetzt diese App Zugriff auf das Telefonbuch haben will oder warum da steht, dass es kostenpflichtige Dienste nutzen kann, ja, wie zum Beispiel SMS. Oder warum das Zugriff haben möchte auf den Standort. Ja. Und das alles ist eben, hat eben zu Problemen geführt, zu Verunsicherungen bei den Kunden. Und deswegen finde ich das hier sehr gut, dass besser ausgedrückt wurde und vor allem, dass es erstmal ja, die technische Seite erst dann zu sehen ist, wenn man auch weiter drauf drückt. Das heißt, wenn man sich auch wirklich dafür richtig informiert, dann kann man auch davon interessiert, dann kann man auch davon ausgehen, dass man weiß, was das zu bedeuten hat. Ja. Und ja, also nicht schlecht. War überfällig, meiner Meinung nach. Das Galaxy S5 soll es demnächst als Google Play Edition bekommen. Soll angeblich in der Mache sein. Damit wäre es ein weiteres Gerät, sogar ein aktuelles Gerät, das mit der Play Edition kommt. Das heißt fast Stock Android, ja, nicht ganz, aber fast. Und damit eben auch fast so schnell mit den Updates versorgt werden wie die Nexus-Geräte. Das macht Laune. Und wer also vor dem Samsung Galaxy S5 zum Beispiel zurückschreckt, we wegen diesem Touch-Wiz, was wirklich nicht jedermanns Sache ist, ja, und nicht, auch nicht jeder Frau Sache, der wird froh sein darüber, dass es dann eben diese Möglichkeit gibt, eine Play Edition zu kaufen. Noch ist nicht erhältlich, aber es sieht so aus, alles deutet darauf hin, ob das außerhalb der USA, tja, wer weiß. Das weiß man ja so nie. Was man allerdings weiß, dass es nur in den USA kommt, das ist so gut wie sicher, zuerst mal, ist das, was am 18. Juni vorgestellt wird. Und zwar von Amazon. Endlich, ja, ist es ja, so gut wie sicher, ja, dass Amazon ein Smartphone herausbringen wird. 18. Juni in Seattle soll das wohl gezeigt werden. Ja. Und es gibt eigentlich felsenfeste Hinweise darauf. Allerdings hat man keine offiziellen technischen Daten da gesehen. Und da ist also meistens Spekulation, wie zum Beispiel 4,7 Zoll Display, 720p, Quad-Core Qualcomm-Prozessor, 2 GB Speicher. Ja. Aber wie gesagt, das sind noch Sachen, die sind nicht offiziell bestätigt. Allerdings scheint es eben sicher zu sein, dass das Gerät am 18. Juni kommt. Und so in etwa das Design kann man wohl auch schon abschätzen nach den geleakten Fotos. Ja, was soll man sagen, ne? Wird Zeit, wurde ja jedes Jahr kamen ja die Gerüchte auf über Amazon Phone. Jetzt haben sie es endlich gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Was wird drauf sein? Weiß ich nicht. Was vermute ich? Es wird genauso sein wie mit dem Kindle Fire. Das heißt, es wird eine komplett angepasste, geforkte Version von Android sein, ohne Play Store, ohne Google Play Store, sondern nur mit dem Amazon App Store. Und deswegen darf man sich da dann zum Beispiel auch die Videos und das Instant Prime angucken, was man mit Amazon hat, was ja bei anderen Android-Handys wegen der Sicherheit, ja, Amazon nicht erlaubt. Dies ist also wirklich frech, was die da für Aussagen geben. Ja. Darf man davon begeistert sein? Auf jeden Fall. Amazon hat mit dem Kindle Fire auch ein Hit gelandet, ja, und das darf man nicht unterschätzen. Viele Konsumenten, gerade in den USA, schwören auf ihren Kindle Fire Tablet. Und übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, ne? In der Wochensicht habe ich da noch was dazu gesagt. Also im wahrsten Sinne des Wortes schwören die auf ihr Kindle. Ne? Deswegen denke ich auch, dass das Amazon Phone durchaus Potenzial hat, erfolgreich zu sein für Leute, die eben sagen, was Android, iOS, was sind das? Interessiert mich nicht. Ja, ich will ein Phone haben, wo ich hier mein Amazon-Content gucken kann, ja, und hören kann. Wir haben ja auch Streamings, Musikservice und so weiter und so weiter. Und für die Leute, für die Kunden, für die reine Konsumenten, ja, die technische Seite überhaupt nicht interessiert, die werden das Amazon Phone sicherlich auch in Betracht ziehen können. Ja. 18. Juni wissen wir mehr. Dann können wir dann noch weiter orakeln drüber, ob das Teil erfolgreich wird oder nicht. Bisher gibt's jede Menge Orakel, was das Nexus 8 betrifft. Und zwar dieses Tablet, das ja kommen soll. Einmal gibt's da Bilder und einmal gibt's da Hinweise darauf, wie das eventuell, was für eine eventuelle technische Ausstattung das haben könnte. Also wenn das wirklich ein Qualcomm 64-Bit-Prozessor haben sollte, ja, dann würde das nur eins bedeuten, dass das Gerät nicht auf der Google I.O. Gestartet werden kann, also gelauncht werden kann, denn der Prozessor gibt es so in dieser Stückzahl noch überhaupt nicht. Der wird noch nicht so in Serie produziert. Ja. Nächstes Jahr soll der 808 bzw. 810 dann offiziell verfügbar sein von Qualcomm und deswegen müsste man dann also noch bis nächstes Jahr auf jeden Fall warten für das Nexus 8. Wenn er allerdings ein 64-Bit Intel Moorfield integriert haben könnte, dann könnte das wieder anders da aussehen. Asus hat ja auch jetzt das PhonePad, das neue PhonePad 8 und PhonePad 7 vorgestellt, mit auch mit 64-Bit-Prozessoren. Also auch von Intel, von daher, das wäre dann durchaus möglich. Ja. Also ihr seht so, die Spekulationen, die sind nicht ganz so zufriedenstellend. Ja. Auch nicht zufriedenstellend sind die Bilder. Also ich hoffe, dass das nicht wahr wird. Ja. Also die dieser Rand außenrum, das sieht aus wie ein wirklich ein Billigheimer vom Krabbeltisch. Ich weiß, das ist ein Vorurteil, ja, aber das ist man halt so gewohnt von diesen extrem billigen Tablets, die wo es für so 69, 79 Euro irgendwo gibt, ja, wo irgendwie ganz hinten Regalen stehen bei Real und Co. Ja? Die, wo man also so anfasst, wo man ganzen Ballen vom Daumen drauflegen kann und man hat immer noch das Display erreicht. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass das 8 Zoll Display mit einem riesen Rahmen umgeben ist und das Gerät riesig wird. Also das Bild, was ich hier sehe, dass wenn das Google machen würde, dann würde ich wirklich an den Designer zweifeln. Deswegen halte ich das Bild einfach für ein Hoax, für ein Gerücht, ja, für ein Scherz, um vielleicht die Leute zu schocken, weil, also das sieht sowas von vorsehenflutlich aus und, nee, also das ist es hoffentlich nicht. Hoffentlich sieht das Nexus 8 nicht so aus, sonst, nee. Ah, Hilfe. Samsung hat offenbar wirklich vor Android 1 zu verpassen. Ja. Ich habe es ja schon gesagt, nachdem ich ungläubig eine Aussage vom Samsung Store-Mitarbeiter nicht glauben wollte oder nur unglaublich den Kopf geschüttelt habe, habe mich dann ja gleich nächsten Tag eines Besseren belehren lassen durch einen interessanten Artikel, dass eben Samsung ein Tizen oder Tizen, je nachdem wie man es aussprechen will, Telefon anbietet. Ja. Und dieses erste Samsung Set, ja, dieses erste auf Tizen basierende Gerät soll jetzt demnächst herauskommen. Als erstes wird es in Russland verkauft werden. Dann kann man sicherlich auch gleich China erwarten. Und eventuell noch andere Regionen. Was man schon sieht, ist, dass die UI, ja, also im Prinzip aussieht wie Android. Ja. Das war auch zu erwarten. Das TouchWiz wird auf dem Tizen fast genauso aussehen wie auf dem Android. Das war ja irgendwo klar. Und es zeigt auch, wie gefährlich das immer war, dass wenn diese Firmen ihr eigenes Design haben und den Leuten quasi unterschieben, dass es dann überhaupt keine Bindung mehr gibt zu dem eigentlichen System, weil was ist denn noch Android, wenn die Nutzer gar nichts mehr von dem Android sehen, sondern nur noch eben diese Oberflächen. Ja? Dann können eben die Firmen theoretisch sagen, okay, wir machen das so, Wir chassen Android und nehmen einfach irgendein anderes System. Der Benutzer merkt das gar nicht. Und das stimmt, wir merken das gar nicht. Das wurde auch schon bei der Galaxy Gear gemacht, bei der Smartwatch. Ja, die wurde ja auch ersetzt durch, also das Android wurde ersetzt durch Tizen. Das ist ja schon bekannt gewesen. Und man hat aber optisch eigentlich nichts davon gemerkt. Und so sieht es jetzt eben auch bei dem Samsung Z aus. Da bleibt die Frage, was passiert mit den Apps? Genau. Gibt es einen Kompatibilitätslayer oder so? Ja oder nein? Das möchte ich noch gar nicht, da kann ich mich noch gar nicht genau festlegen, habe ich noch zu wenig Infos drüber. Was allerdings darauf schließen lässt, dass es auf jeden Fall Bestreben gibt, auch native Tizen-Apps zu produzieren, die also nicht mehr mit Android kompatibel sind. Das untrügliche Zeichen, da sieht man, dass der App Store für Tizen, ja, von Samsung jetzt ist lockt auf der Tizen Developers Conference, und zwar für ein Jahr, ja, werden die Programmierer, die Developer, die in diesem App Store ihre Programme einstellen, 100% von den Einnahmen bekommen. Das heißt, für die Entwickler ist es wirklich ein Riesending. Ja. Das heißt, dass Samsung für ein Jahr lang auf die Einnahmen komplett verzichtet, damit es eben ein Anreiz ist für die Entwickler, für Tizen zu programmieren, da die ihr ganzes Geld dann bekommen. Ja. Normalerweise erhält der Entwickler nur 70%, wenn es gut läuft, ja, für die Erlöse aus so einem Verkauf in diesen Stores. So ist es zum Beispiel bei Google Play in dem Apple App Store. Und hier 30% mehr ist natürlich ein Wort. Allerdings, klar, die mögliche Kundschaft ist ja im Moment noch nicht vorhanden. Und wenn das dann in Russland erstmal startet, das Samsung Set zusammen mit der schon erhältlichen Galaxy Gear Smartwatch, dann ist es natürlich auch so, dass die Entwickler nicht so viele Möglichkeiten haben, Geld damit zu verdienen. Das ist ja klar. Ne? Also wenn die jetzt im App Store, im Play Store eine App einstellen, ja, und machen, sagen wir mal, 1 Euro, die kriegen dann 70% davon, 70 Cent pro App, ja, und die tun, das Ding wird 1 Million Mal heruntergeladen, ja, dann haben die schon mal was in der Kasse. Ja. Wenn die jetzt aber hier das auf Tizen veröffentlichen, das wird, ja, sagen wir mal, 10.000 Mal heruntergeladen, was am Anfang ja schon gut ist, ne, und kriegen dann eben einen ganzen Euro, dann, ne, ihr wisst, was ich meine, dann kann man das vergessen. Also, auf jeden Fall, der Anreiz ist gut. Und wie wer vorhat, sowieso für Tizen zu programmieren, der wird da auf jeden Fall da interessiert sein. Tizen ist ja genau wie Android auf Linux basierend. Was davon offen wird und was nicht, das kann man nicht sagen. Die Vergangenheit war das eher schlecht bei Samsung mit der Open Source Software, mit der Rückgabe und so. Und ob jetzt Tizen hier das neue offene System ist, das darf bezweifelt werden. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man immer, ist okay. Allerdings muss man aufpassen, die Entwicklung bei Samsung lässt durchaus Raum für Spekulationen. Ich sage immer wieder, der Mitarbeiter hat gesagt, dass nächstes Jahr, ja, im Laufe des nächsten Jahres, auch die Galaxy-Reihe umgestellt wird auf Tizen. Wenn das passiert, Leute, dann bricht Android ein gutes Stück vom Massenmarkt weg. Ja. Ist natürlich aber auch ein Risiko für Samsung, denn genauso gut könnte Samsung dann einen großen Teil von ihrem Umsatz verlieren. Deswegen gibt es da sicherlich heiße Diskussionen in den Vorstandsetagen. Ja, sollen wir das machen oder nicht? Wollen wir das Risiko eingehen und dann vollkommen unabhängig von Google sein? Oder wollen wir auf Nummer sicher gehen, weiterhin unsere Kassen füllen und dafür dann eben an der Nadel von Google hängen? Ja. Beides ist positiv und negativ zu sehen. Ja, also Samsung macht hat keinen Vorteil, wenn die jetzt Tizen rausbringen und die Kunden sagen, ja, okay, sieht so aus, aber ich will die und die App haben, die und die App gibt's nicht. Und dann war's das. Ja, dann nehmen die ein anderes Gerät. Ja. Gut. Dann komme ich jetzt mal zu den Community-Geschichten, ja. Und zwar gibt es eine App, die hat der Matt Spike hier in der Community gepostet, einen Link dazu, und schreibt dazu, hallo, eine App, die man besser nicht installiert. Ja, und zwar ist das Code Check. Ja, also nicht Code Check, sondern Code Check. Ja. Barcode und QR-Scan. Was macht die App? Die gibt eine beunruhigende Warnung für das ein oder andere Produkt. Hintergrund ist der, zum Beispiel, man hat, wie sieht ihr zum Beispiel in diesen Bildern da, als Beispiel gezeigt wird, man hat zum Beispiel ein kosmetisches Produkt, ja, will hier wissen, ja, was ist da drin, ist das okay? Scannt man den Barcode ab und dann bekommt man eben eine Übersicht, ja, Inhaltsstoffe beispielsweise und empfehlenswert, nicht empfehlenswert, weniger empfehlenswert und so weiter und so weiter. Auch weitere Informationen, zum Beispiel Umweltinformationen, kann Palmöl enthalten, steht da zum Beispiel jetzt drin, ja. Das wird Nivea nicht gefallen hier. Nivea Creme 3 nicht empfehlenswerte Inhaltsstoffe, ein weniger empfehlenswert, 14 empfehlenswert, ja, und kann Palmöl enthalten. Ja, oder zum Beispiel auch bei Lebensmitteln, ja, ja, Nutella, 82 Gramm Fett ist hoch, ja, die Nährwertampel ist da zu sehen, ja. Oder auch schlecht, alles was rot ist, ist schlecht, gesättigte Fette ist hoch und 56 Gramm Zucker auch hoch. Eigentlich sollte man das Teil gar nicht nutzen, ja. Sollte man es gar nicht essen. Ich weiß, es ist aber lecker. beziehungsweise ich weiß ja nicht mehr, weil ich ja schon seit Jahren keinen Nutella mehr esse, ist ja nicht vegan. Ich habe da so meine anderen Sachen aus dem Bioladen, schmeckt auch gut. Aber ich weiß noch von früher, das ist schon ziemlich lange her, aber Nutella war lecker. Ich glaube, Nutella war lecker. Ja, oder eben hier zum Beispiel die Inhaltsstoffe werden dann auch weiter erklärt, ja, was dann zum Beispiel schlecht ist hier, beispielsweise nicht empfehlenswert wurde Paraffinum, Liquidum eingeordnet, ja, und da wird halt dann bemerkt, warum das so ist, ja, und so weiter und so weiter. Da steht auch die Quelle, ja, das ist gut, allerdings nicht in allen Ansichten ist diese Quelle aufgeführt. Ja, nicht in allen, und das ist dann leider, gerade hier bei den Übersichten, was dann im Endeffekt genau das sein wird, was die meisten einfach nur angucken werden, ist die Quelle nicht genannt, und es darf dann schon manchmal gerätselt werden, was ist da wirklich dran, ja, weil ich sag's euch gleich, irgendeine Organisation, ja, findet immer bei jedem Stoff irgendetwas, was problematisch sein kann, also fast jeden Stoff, ja. Da werden teilweise Stoffe mittlerweile als nicht empfehlenswert eingestuft, die seit Generationen genutzt werden und früher als absolut umweltverträglich und so weiter geführt wurden. Und manchmal ist das schon die Frage nach der Intention, kommt da auf, ja. Ich habe schon aus erster Hand gesehen, wie manchmal hier ein Stoff als diskussionswürdig dargestellt wird, der nicht diskussionswürdig ist. Das kann man ganz klar sagen. Also für jeden Chemiker, der zum Beispiel also manchmal hier so einen Stoff sieht, ja, und der guckt sich das an, ja, da kann jeder Student im ersten Semester erkennen, das ist nicht so. Das stimmt so nicht. Das kann man so nicht sagen. Ja. Und gleichzeitig andere Stoffe, ja, die aus gutem Grund diskussionswürdig sein könnten, werden dann eben kaum abgewertet. Ja, beispielsweise bei Ökotests. Meiner Meinung nach vollkommen unverständlich. Aber, ja, trotzdem, ich denke, dass die App interessant ist für viele Leute, die eben vorsichtig mit den ganzen Dingern sind. Ich finde das eigentlich relativ cool. Ich werde es auch nochmal ausgiebig testen, ja, ob sich das vielleicht mal für eine App der Woche eignet oder nicht. Aber dafür muss ich erstmal das Ganze auf Herz und Nieren testen. Codecheck.info. Codecheck.info, ja. Bitte. kann man da Infos noch weiter bekommen. Ja, da könnte man auch den Barcode übrigens auf dieser Webseite so eingeben mal. Da kann man sicherlich auch in den Katalogen von denen mal nachgucken, was man denn von den Informationen, die darin enthalten sind, auch wirklich dann hält. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, ja, weil vielleicht bin ich auch einfach nur hier so eingestellt, ich ignoriere manchmal das ein oder andere, ja, wo ich da mit meinem Wissen weiß oder denke zu wissen, so und so ist es, gucke ich nicht weiter nach, denn ansonsten dürfte ich gar nichts mehr machen. Ja, gar nichts mehr. Hm? Ich gebe ja schon auf, ich esse kein Fleisch mehr, ja. Ich tue meistens nur Bioprodukte zu mir nehmen, ich mache dies und mache das, ja, aber irgendwo kann ich dann auch nicht mehr sagen, Mensch, ja, muss ja auch irgendwas nehmen. HTC One! Fragezeichen, ja, genau. Als ich hier als ich euch hier ein bisschen neugierig gemacht habe, was ich denn für ein Gerät gekauft habe, ne, dann da habe ich euch ja, habe ich auch ein bisschen was gepostet. Und da seid ihr drauf gekommen, ja, also der Matt Spike beispielsweise, Peter hat da von dem HTC One gesprochen. Ich wusste gar nicht, wie ihr dazu gekommen seid, ja. Vielleicht weil das HTC One hier ganz oben bei dem AnTuTu Benchmark war und ihr ganz einfach davon ausgegangen seid, ja, der Rio, der kann nur das holen, was ganz oben, also die Nummer 1 auf dem Benchmark ist, ja. Und ich muss auch sagen, das ist auch sehr beeindruckend, ja. Also das HTC One, das neue, das M8, hat tatsächlich etwa 35.000 Punkte erzielt bei dem AnTuTu Benchmark. Nochmal das T9, das Tablet, das ich mir gekauft habe, hat 28.000. Aber ich muss sagen, ich wollte ja eigentlich Update-Jagd und Spec-Hunt, ja, wollte ich da ja eigentlich zurücktreten, ne, und wollte eben dieses Arcos-Tablet kaufen. Ich hätte es mir auch gekauft, wenn es verfügbar gewesen wäre. Glücklicherweise bin ich jetzt auf dieses T9-Tablet eben gestoßen. Aber ich möchte auch diesen Update war nicht mehr mitmachen. Ja, ich freue mich auf das KitKat-Update, das da kommen wird. Aber ich werde nicht mehr hingehen und jeden Monat gucken, dass das die neueste Version auch drauf kommt, weil mich das hier gerade bei solchem Gerät, was so ein Außenseitergerät, nicht wirklich interessiert. Das Ding muss funktionieren. Ja, und wenn es funktioniert, dann interessiert mich der Rest nicht. Ja? Das ist meine neue Philosophie. Was sagt ihr dazu? Hm? Aber ich kann es verstehen, ihr habt natürlich gedacht, für mich kommt nur das HTC One in Frage, weil das das schnellste Smartphone momentan ist, das es gibt. Zumindest laut hier diesem Screenshot, den ich gemacht habe mit dem AnTuTu Benchmark. Nein, ist es nicht. Okay. So Leute, dann komme ich zum letzten Punkt, zur App der Woche. Und ja, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als FIFA 14. Als App der Woche zu nehmen. Samba im M-Droid, ganz klar zur WM. Nächste Woche geht's rund, ja, oder eigentlich diese Woche geht's ja rund, wenn ich das richtig weiß, ne, gell, am 12. oder sowas, ja. Da geht's ab. Und ich versuche mich da abzuschotten von den ganzen Fußballsachen, ja. Ich war früher total verrückt drauf, ja, und bin immer wieder enttäuscht worden, ja. Ja, was war das vor 8 Jahren für eine Enttäuschung? Ja, extrem. Und deswegen will ich mir das eigentlich gar nicht angucken. Aber was ich hier empfehlen kann, ist das FIFA 14. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht direkt was mit der WM zu tun hat, ja, Fußballfieber kann man hier gut auslassen drauf, denn die Grafik ist, wie man es nicht anders erwartet hat, sehr, sehr gut. Es gibt eine Version, die optimiert ist für Tablets. Und da haut's einem wirklich um, ja, wenn man das sieht. Die Qualität ist atemberaubend. Es gibt auch die offiziellen 2014 FIFA World Cup Matches, ja, die man da bestreiten kann. Zum Beispiel die Vorrundenmatches sind alle schon gespeichert, kann man machen, ja. Die Touch Controls sind auch, wie man es gewohnt ist von FIFA, sehr, sehr gut. Im Prinzip, früher habe ich immer drüber geschimpft, über diese Kontinuität, immer das gleiche FIFA, ja. Aber diese Kontinuität hat auch seine Vorteile, ja. Man kann dieses FIFA spielen, so wie man die andere FIFA-Version gespielt hat, ja. Einfach so, ohne dass man groß umdenken muss. Und das ist dann doch schon ein großer Vorteil, ja. Es geht also richtig gut ab hier. Vorsicht, muss ich sagen, bei dem bei den In-App-Käufen, ja, ganz klar, das ist etwas, wo ihr aufpassen müsst. Hier kann man ganz schnell dazu verleitet werden, jede Menge Geld auszugeben. Ja, das ist immer diskussionswürdig, so In-App-Käufe, hier ist es halt besonders stark. Dafür ist FIFA 14 auch tatsächlich erstmal kostenlos. Kann man also kostenlos herunterladen, aber es wird schnell klar, wer hier intensiv spielen will, der muss Geld raushauen. Ja? Und da kann man ganz schnell ziemlich viel Kohle ausgeben. Von daher eine kleine Warnung, wenn ihr das installiert, passt auf, sonst kann das ein teurer Spaß werden. Genau. Ansonsten aber FIFA 14 App der Woche nicht umsonst. Und ja, damit ist hoffentlich auch dem Fußballfieber gefrönt. Ne? Wenn es mal mit der Nationalmannschaft nicht so ganz klappt, dann spielt man das Spiel nach und vernichtet die Gegner noch. Ja? Die Asche der Gegner wird noch vernichtet. So sieht's aus. Gut, Leute, das war's wieder für heute vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Ihr könnt die Uncast Community erreichen unter Google Plus natürlich. Oder ihr schreibt eine Mail rio@thenetcast.com. GBG Key findet ihr auf der Seite, wo ihr auch alle Links und Informationen zu der Sendung findet. Diesmal besonders wichtig natürlich. Die Seite findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer daran denken, thenetcast.com mit S hinten. Ja. Ganz wichtig, und landet ihr woanders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die kleinen grünen Antennen auch natürlich. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!